Sind der Dominik schon da? Findet ihr die ID nicht, oder? Ja, ja. Ich bin schon da. Das ist ein Quatschkopf, ey. Okay, kacke, jetzt habe ich gerade einen Schraubenzieher abgebrochen. Ich bin so ein Gewaltsau. Gewalt? Das klingt nach einem Fall für die Polizei. Für 110. So wie hier Folge von A110. Aber hier wird nicht gemordet, sondern hier geht's um eine Person, die nicht nur unter uns weilt. Und 10 Hinweise auf eine Person. Und die soll auch interessant sein. Und auch die Hinweise sollen interessant sein. Und ob das wirklich so ist, erfahren wir von Jürgen. Nee, das erfahren wir von Andi. Andi von @42Fragen auf Twitter war so freundlich, uns dieses Mal die Hinweise zu sponsern. Dankeschön, Andi. Und dann geht das los, ne? Erstens, geboren am 15. Februar 1564. 1564? Der ist schon lang tot. Ja. Meine Freundin ist weg und bräunt sich. Nee. Zweitens, stammt er aus einer verarmten Florentiner Patrizierfamilie. Also den Anfang der Sätze müsst ihr euch da ab und zu mal dazu denken, ne? Wir müssen hier ein bisschen, ich glaube, er hat es eher so Twitter-kompatibel formatiert. Das ist aber gar keine doofe Idee sozusagen, dass jeder Hinweis in einen Tweet passen muss von der Länge her. Das ist eine gute Vorgabe, da halten wir uns nie dran. Nee, das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Aber eigentlich will ich euch nur ablenken. Von drittens, ein zeitlebens tiefgläubiges Mitglied der Kirche. Also in dem Jahrhundert ist es jetzt nicht so unglaublich unwahrscheinlich. Der Luther war auch nett. Ja, aber wenn man das so betont, dann kann es eigentlich nur auf entweder den Papst oder irgendeinen Massenmörder rauslaufen, oder? Ja, oder jemand, der ein bisschen wild getrieben hat. Der es wild getrieben hat? Wer passt denn in die Zeit? Shakespeare würde in die Zeit passen. Ja, da gab es noch nicht so viel Rock'n'Roll in der Zeit. Naja. Ich überlege gerade, ob ich euch Hinweis Nummer 4 jetzt schon vorlesen soll. Ich mache mal Hinweis Nummer 5. Im Jahr 1589 erhielt ich für 3 Jahre eine Stelle als Hochschullehrer an der Universität Pisa. Galilei? Ja, dann hätte ich euch auch Hinweis 4 vorlesen können. Die astronomischen Angaben in der Bibel sollte man nicht zu wörtlich nehmen. Magnifico! Ja, es ist Galileo Galilei. Kann ich mal ein bisschen Applaus hören oder irgendwas? Philipp, wenigstens du dir selber. Das kann man nur mit Schweigen beantworten. Sechstens, ich unterrichtete in Euklids Elemente und elementare Astronomie sowie Astrologie. Ja, sehr naheliegend, ne? Ja, ja. Hallo? Ach so. Ja, ja. Du triumphierst im Stillen. Er ruht sich auf seinen Lorbeeren aus. Als einer der ersten Menschen nutzte ich ein Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Was haben denn die Menschen vorher benutzt? Nein, die haben auch Fernrohre benutzt, aber nur die Nachbarn angeschaut. Ja, aber das, du bist so auf den Boden gerichtet. Oh, diese Ameisen. Die sind aber groß. Und ich muss mich gar nicht bücken. Der Käse. Wäre voll geil, wenn das wirklich einfach ein Gerät für Ameisen beobachtet wird. Irgendeiner hat es aus Versehen mal an den Horizont gehalten. Ey, ihr müsst euch jetzt ganz arg konzentrieren, denn Hinweis 8 schließt quasi direkt an den Hinweis 7 an, so rein satzbautechnisch. Ameisenforschung? Nee, satzbautechnisch. Dabei stellte ich unter anderem fest, dass die Venus Phasen hat. Also als einer der ersten Menschen nutzte ich ein Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Dabei stellte ich unter anderem fest, dass die Venus Phasen hat. Das ist nur so eine Phase. Das ist nur so eine Phase, das geht vorbei. Neuntens. Nach mir wurden 4 Schlümpfe benannt. Ihr hättet jetzt Asteroiden sagen müssen. Und dann hätte ich gesagt, nein, es sind Jupitermonde. Ah. 4 Jupitermonde benannt. Also Jupitermonde hatten wir tatsächlich noch nicht. Nee. Und vor allem, wie benennt man nach einer Person 4 Jupitermonde? Durchnummerieren. Ja, aber das doppelt sich ja dann. Wenn der eine Galileo heißt und der andere Galilei. Eine Silbe Galileo. Galileo. Das wäre voll geil, wenn es so wäre. Dann heißt ein Jupitermond wieder ein Papa. Das ist ja ein fantastischer Zufall. Ich weiß nur, das ist ein, ich glaube, es gibt Europa und Ganymed. Die weiß ich noch, weil die in so einem Ding drin waren, mal in so einem Ganymed. In so einem Quartett. Sollte jemand zu Hause so ein Quartett wie so ein Supertrumpf-Ding kennen, was Himmelskörper kombiniert hat mit so wirren Aliens, die dazu gezeichnet worden sind. Also das war immer ein Planet und so ein Alien, der darauf wohnen könnte, also in diesem Fantasy-Setting. Aber die Fakten waren alle echt, sozusagen so ein, wie lang ist das Jahr auf dem Planeten, wie weit ist er von der Erde entfernt und so weiter. Wenn jemand weiß, wie dieses Quartett heißt oder wo man das herbekommt, schreibt mir bitte. Hast du schon mal gegoogelt nach Planeten und Quartett? Nur ja, für eine Idee? Ja, da gibt es halt leider viel zu viele. Mit zwei Aliens drauf. Das, Zehntens. Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will. Und ich habe jetzt gerade, das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe dazu Anführungszeichen gemacht. Das war nämlich ein Zitat. Ah. Hat er das selber gesagt? Steht nicht da. Das hat einfach irgendwer gesagt. Ich bin da echt immer ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen, wo man jetzt so, wie viel Sprüche auf Albert Einstein immer gemünzt werden. Ja, ja. Die er niemals gesagt hat. Oder auch dieses berühmte, sollen sie doch Kuchen essen, war ja ein Theaterstück über die Person. Das hat er ja nie selber gesagt. Ja, wir haben es in der 8-Folge über Homöopathie, hatten wir ja auch, wie schwer das ist, wirklich nachzuvollziehen, was die Wahrheit ist und was nicht. Ich glaube, dass das ganz oft der Fall ist, auch bei so Zitaten. Gewagte Theorie, ich weiß. Die Wahrheit ist, dass hier noch ein Hinweis Nummer 11 steht. Sie können mich zitieren. Der da lautet, gestorben am 8. Januar 1642. Ja, und dann steht da noch, ich bin's, Galileo Galilei. Ich bin's, ein Galileo. Ja. Daran musste ich auch denken, so kaputt ist mein Gehirn schon. Ja. Oh Gott. Ja, ja, vielen schade, Dank. Schade, aber cool. So, auch schade, irgendwie aber mal. Cool. Schade, aber cool. Schade, aber cool. Das ist mal mein Motto für den Rest des Tages. Das stimmt, das gehört ja, mir. Was mein Motto für den Rest des Tages ist? Alle sollen zur Hölle fahren? Nein, ich. Schlafen. Holy shit, ich hab's gefunden. Nein. Was, mein Schlaf? Nein, du das Quartett-Kartenspiel, das heißt Planeten und Monster. Hast du Planeten wirklich einfach nur das gesucht, was Jürgen gesagt hat? Planeten und Quartett angegeben, ja? Ich hab irgendwie lauter wirre Suchbegriffe gesucht. Das heißt Planeten und Monster mit einem Und dazwischen. Fantastisch. Ich geh kaputt. Das ja, also dann musst du jetzt aber auch die Leute von ihrer Aufgabe entbinden, für dich nach diesem Ding zu suchen. Hört jetzt auf zu suchen! Schluss jetzt! Ja, danke. Nein, ich hab euch alle lieb. Ja, was für ein schönes Schlusswort. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Schlaf weiter. Oh Gott.